Herr Künzel, der Ayatollah Ali Khamenei, der religiöse Führer Irans, hat vor kurzem am 21. März, genauer zum Nevroz-Fest, in der Stadt Mashhad, einer heiligen Stadt der Iraner, Folgendes gesagt: In den europäischen Ländern traut sich niemand, über den Holocaust zu sprechen, von dem man nicht weiß, ob es ihn gab oder nicht gab, und wenn ja, was geschah. So jedenfalls nach dem österreichischen Fernsehen ORF zitiert. Ja, warum eigentlich wieder diese Infragestellung oder eigentlich Leugnung des Holocausts, nachdem der Ahmadinejad, der ja dafür sehr berühmt war, weg ist und nun aus dem Mund des eigentlich noch mächtigeren Ali Khamenei? Wie geht das eigentlich auch zusammen damit, dass es diese Entspannung in der Atomfrage jetzt unter dem neuen Präsidenten Rouhani gibt? Und was ist eigentlich für die Iraner so interessant an dieser Holocaust, an diesem Holocaust-Zweifel? Also erstmal ist das eigentlich eine Äußerung, die mich überhaupt nicht erstaunt hat, weil sie dem entspricht, was Khamenei seit Jahrzehnten sagt. Das heißt, die Holocaust-Leugnung wird ganz verkehrt dem Ahmadinejad alleine zugeschrieben, was aber nicht stimmt. Ahmadinejad hat die Frage zugespitzt, hat aus der Holocaust-Leugnung ein zentrales Moment der iranischen Außenpolitik gemacht, aber dass der Holocaust geleugnet wird, ist in Iran seit 20 Jahren gängig. Und Iran ist schon lange vor Ahmadinejad der entscheidende Zufluchtsort aller Holocaust-Leugner aus Europa gewesen, die also aus ihren Ländern fliehen mussten. Und es ist also völlig klar dokumentiert und belegt, dass sozusagen diese ganze Geschichte nicht mit Ahmadinejad begann. Also insofern bin ich überhaupt nicht überrascht, dass daran festgehalten wird. Denn wenn man antisemitisch argumentiert und die Zerstörung Israels als Ziel, als außenpolitisches Ziel, hat nur eine antisemitische Begründung. Nämlich, dass dort sozusagen das Zentrum des Boshaften sitzt, dass dort, dass die Zionisten, also die Bösen sind, die also alle Weltkriege und Unruhen und so weiter anstiften. Wenn man Israel zerstören will, wenn man den Zionisten, dem Weltzionismus genau das andichtet, was Adolf Hitler dem Weltjudentum angedichtet hat, dann kann man den Holocaust gar nicht anerkennen. Das würde gar nicht zusammengehen. Das heißt also, eins hängt mit dem anderen zusammen. Also entweder ich leugne den Holocaust und dann kann ich also auch behaupten, die Juden beherrschen die Welt. Oder ich habe ein realistisches Bild von den Juden, dann muss ich aber anerkennen, dass es den Holocaust gab. Also anders geht das nicht. Und insofern ist das eine ganz logische Position. Sie sprachen von Entspannung in der Atomfrage. Ich glaube, diese Entspannung geht in erster Linie vom Westen aus. Also ich sehe nicht, dass die Iraner in irgendeiner Frage, also auch nur eins ihrer Projekte in Frage stellen. Man baut weiter an dem Plutoniumreaktor Arak, hat ganz kleine Vorbehalte akzeptiert, dass man also bestimmte Dinge nicht innerhalb des Reaktors im Moment einbaut in dieser 6-Monate-Frist, sondern nur außerhalb. Man erforscht weiter die modernsten Möglichkeiten der Zentrifugentechnik. Das ist kein echtes Zugeständnis gewesen, während der Westen eigentlich das Ganze feiert als ein großes Zugeständnis, was es in Wirklichkeit nicht ist. Dabei scheinen ja diese ganzen Dinge keine Rolle zu spielen, dass man dann entdeckt, diese Raketen, die gegen Israel gerichtet waren, auf diesem Schiff, auf diesem iranischen Schiff, dass man die Holocaust-Leugnung hat, dass derselbe Khamenei davon spricht, dass israelische Politiker keine Menschen sind, sondern Tiere, also auch wirklich die Sprache der Nazis. Das alles hat die schöne Atmosphäre, die dann das Bild der Entspannung im Atomprojekt hervorruft, bisher nicht in Frage gestellt. Und ich weiß nicht, wie weit der Westen da noch gehen will in Sachen Selbstdemütigung. Ja, was wäre denn die Alternative gewesen? Also Iran ist ja ziemlich resistent gegen Druck, oder sehen Sie das anders? Auf der einen Seite stimmt das. Iran ist insofern resistent gegen Druck, als die Bevölkerung der iranischen Führung ganz egal ist. Natürlich leidet die Bevölkerung, aber die Führung, die ja auch nun wirklich Milliardensummen da reinsteckt, die syrische Bevölkerung zu unterdrücken und sich sozusagen Syrien im Rahmen ihrer Außenpolitik einzuverleiben. Diese iranische Außenpolitik, die geht über Leichen, sowohl im Ausland als auch im Inland. Insofern muss man schon den Druck auf Iran so massiv erhöhen, dass es darum geht, das Überleben dieses Regimes sicherzustellen. Also wenn die Alternative steht, entweder wir überleben als Regime oder aber wir gehen unter, dann wäre vielleicht eine Bereitschaft da, beim Atomprojekt wirklich Abstriche zu machen, um das Überleben des Regimes zu sichern. Das wird aber nur möglich sein, diese Art von Druckausübung, wenn auch die militärische Komponente als Hintergrund Musik zur Diplomatie mit hineinkommt. Und davon ist wenig zu sehen. Naja, das in Deutschland herrscht ja wenig Begeisterung für diese militärische Komponente, können wir mal sagen. Auf jeden Fall, sehr, sehr wenig Begeisterung. Und das ja, Problem ist eben, verständlicherweise, würde ich mal sagen. Das ist die Frage, ob man vorzieht eine iranische Atombombe. Das Problem ist immer bei diesen Projekten, man hat es erlebt mit Adolf Hitler in den 30er Jahren, dass der Krieg später umso schlimmer wird. Das heißt, wenn erstmal die Iraner die Atombombe haben und im Moment deutet alles darauf hin, nicht nur, dass sie darauf hinarbeiten, sondern dass sie ihr Ziel auch erreichen werden, dann werden sie diese Bombe nicht wieder preisgeben, es sei denn für den Preis eines Atomkrieges. Sie werden mit Sicherheit diese Bombe auch einsetzen, bevor sie sie abgeben freiwillig. Und dann haben wir einen Atomkrieg, der viel schlimmer ist. Ja, Moment mal. Also die Logik der Abschreckung gilt ja eigentlich für alle. Außerdem hat Iran ausdrücklich erklärt, also ich glaube sogar Khomeini hat das schon getan, aber auf jeden Fall seine Nachfolger, dass sie nicht nur keine Atombombe beanstreben, sondern dass eine Atombombe auch gegen den Islam verstoßen würde. Und schließlich sind sie an den Islam gebunden. Ja, warum bauen Sie dann Projekte, die ausschließlich der Atombombe dienen? Warum lassen Sie nicht die Inspektoren der Internationalen Atomagentur die Orte aufsuchen, wo Sie Atomwaffenforschung betreiben? Warum betreiben Sie Atomwaffenforschung? Das ist alles belegt in Hunderten von Berichten der Internationalen Atomenergieagentur. Und es ist im Grunde müßig, also da nochmal sich sozusagen festzuhalten an irgendwelchen Zitaten oder sogenannten Fatwen, die man nicht auftreiben kann. Nein, das ist völlig klar und das ist auch in vielen Äußerungen der iranischen Stellen belegt, dass sie also zumindest einen Status anstreben, der es ihnen ermöglicht, innerhalb kürzester Zeit zur Atombombe zu greifen. Und ein Regime, das in der einen Hand also den Stein hält, mit dem die sündige Frau gesteinigt werden soll, und in der anderen Hand also dann den Griff zur Atomwaffe betätigen kann. Also das ist sowas von gefährlich, dass die Welt das nicht zulassen darf. Und deswegen gibt es ja die ganzen Beschlüsse und die Debatte darum. Die Gruppe Islamischer Staat im Irak und in Syrien, beziehungsweise Levante, dehnt sich immer weiter aus. Mittlerweile heißt sie auch gar nicht mehr ISIS, sondern Kalifat. Und in Deutschland überlegen sich einige Leute, was man da tun könnte, und Meisterschuss ist natürlich den Iran, weil die Schiiten und die Sunniten, die können ja nicht miteinander dagegen einzusetzen. Die Atomfrage, die man mit Iran vorher hatte, hierzulande hat sie ohnehin nicht so viele Leute so furchtbar interessiert, was etwas komisch ist bei der sonstigen Wachheit der Bevölkerung in Atomfragen. Und der Gag ist jetzt, Iran gegen Fundamentalisten gegen Fundamentalisten einzusetzen. Mehr oder weniger ist es auch schon geschehen, insofern als die iranische Luftwaffe wohl sich auch mit ein paar Flugzeugen da irgendwie an der Verteidigung der Regierung Maliki versucht und die Amerikaner gleichzeitig mit ihren Drohnen aufklären und ein paar Raketchen dazu liefern. Gut, ist ja alles wunderschön, die einen Fundamentalisten bekämpfen die anderen. Das sieht nicht ganz so locker mein Gesprächspartner Matthias Künzel, das ist der Autor des Buches Die Deutschen und der Iran, eine kritische und die einzige kritische Aufarbeitung der iranisch-deutschen Beziehungen, und Autor eines Artikels in der Jungle World, in dem er das Verhältnis zwischen ISIS und Iran, so wie es von uns gesehen wird, auch ein bisschen in Frage stellt. Hallo? Ja, hallo. Ja, gut. Was meinen Sie dazu? Ja, also erstmal will ich sagen, dass diese Atomfrage tatsächlich weiterhin absolut zentral ist. Wir sehen ja bei ISIS, wir sehen es aber auch bei Boko Haram in Nigeria oder in anderen Teilen der Welt, dass im Moment der Islamismus wirklich weltweit sich im Aufschwung befindet und mobilisiert. Und da ist natürlich der Kern des Islamismus schon die iranische Revolution von 1979, und da hat sich nichts geändert. Und die Hezbollah, die Hamas, das sind natürlich Kräfte, Kräfte, die von den Iranern finanziert und ausgehalten werden. Und das ist völlig klar, dass wenn jetzt diese starke Macht über Atomwaffenmöglichkeiten verfügen sollte, dass das dann diesen islamistischen Aufbruch ungeheuer stärkt. Was Ihre Frage anbelangt mit dem Irak, so ist das in der Tat so, dass sich da im Grunde genommen Iran schon seit Jahren massiv einmischt und eigentlich den Maliki auch mehr oder weniger in ihrer Hand haben. Und das Problem ist, dass hier im Westen so getan wird, als könne Iran dort mildern, als könne Iran dort sozusagen einen Krieg beenden. Aber was in Wirklichkeit passiert und worüber viel zu wenig berichtet wird, ist, dass Iran dort Benzin ins Feuer schmeißt. Warum? Weil sie es ablehnen, dass Maliki eine Regierung bilde, die die Sunniten mit einbezieht. Das war eine ganz entscheidende Aussage von Khamenei, dem Revolutionsführer, vor einer Woche, dass er sagte, es ist sozusagen nicht erlaubt, die Maliki, und er hängt nun mal an der langen Bande der Iraner, es ist diesem Präsidenten von Iran oder dem Gewählten vom Iran nicht erlaubt, mit den Sunniten jetzt diese Art von Koalition zu schmieden, die als einzige vielleicht politisch einen Weg bieten könnte, dass man ISIS in seinem Einfluss wirklich zurückdrängt und isoliert. Das bedeutet, dass also mit dieser Grundsatzentscheidung und die zweite Entscheidung, die Khamenei da getroffen hatte, ist noch weitreichender, weil sie auch die Genfer Gespräche betrifft. Er hat gesagt, dass die Amerikaner eigentlich hinter ISIS stecken. Das heißt, dass er macht die Amerikaner verantwortlich für die Kriegsführung im Irak, die von ISIS ausgeht. Und das ist natürlich abstrus, das ist so verrückt, wie die Leugnung des Holocaust verrückt ist. Aber es wird so behauptet und das hat natürlich riesige Implikationen. Die Iraner mobilisieren für einen Krieg gegen ISIS und das ist dann im Grunde genommen ein Krieg in ihrer Einbildung gegen die USA. Das heißt, die USA sind der große Feind. Und das ist völlig im Gegensatz zu dem, was Rouhani, was Zarif immer beschwören, dass man jetzt also eine Annäherung versuchen wollte. Und deswegen sind auch die Atomgespräche in Wien, die jetzt wieder begonnen haben, im Grunde genommen eine Augenwischerei, weil der entscheidende Mann in Iran nach wie vor der Revolutionsführer ist und dessen Orientierung alles weitere prägt. Nun, so scheint offensichtlich zu stimmen, dass da wenigstens so 3-4 Flugzeuge von Iran gegen die ISIS eingesetzt werden. Da gehe ich von aus und das ist aber auch so, dass Iran im Irak schon seit Jahren eigene Milizen aufgebaut hat, so wie die Hisbollah also im Libanon tun und lassen kann, was sie will. So tun diese Milizen auch so, als könnten sie im Irak machen, was sie wollen. Das heißt, Iran hat zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist wirklich selbst mit Leuten rüberzugehen und mit Soldaten und Waffen zu schicken und das machen sie auch mit Flugzeugen. Und die andere Möglichkeit ist, ihre eigenen Leute im Irak eben anzuheizen. Und beides geschieht im Moment. Und wie ist es in Syrien? Da steht ja die ISIS ja mehr oder weniger gegen das Assad-Regime, das wiederum von Iran unterstützt wird. Ja, richtig. Das ist diese berühmte Akte des Widerstands, den Iran auf jeden Fall erhalten will. Wer darunter leidet, das ist eben natürlich auch die Bevölkerung im Libanon, weil durch die Initiative der Hisbollah ist im Grunde genommen die Macht, die den Assad an der Macht hält im Moment. Insofern kann man schon sagen, dass sich Syrien mehr oder weniger unter dem Einfluss der Iraner befindet. Aber es zieht die ganze Region in Mitleidenschaft, weil eben natürlich auch Libanon betroffen ist und Jordanien zunehmend betroffen ist. Und da ist wirklich die eskalierende Kraft Teheran. Und das muss man sich immer klar machen. Und deswegen ist das sehr interessant zu sehen, die Rolle von ISIS in Syrien, dass sie eben keineswegs bekämpft worden ist von Assad. Diese ISIS war immer eine besonders brutale Terrorbande, die also mit Grausamkeiten von sich reden machte, die überhaupt keine humanitären Skrupel kannte und dadurch Angst und Schrecken verbreitete. Und mit Angst und Schrecken kann man schon Geländegewinne machen. Und das Interessante ist, dass die Iraner diese ISIS mitgegründet haben, mit dirigiert haben, dass ISIS für die Iraner so eine Art Agent Provocateur war, der eben zeigen sollte, dass Assad sich zu Recht gegen den Terrorismus wehrt. Aber dieser Terrorismus wurde von Teheran mitgefördert. Und das ist das, was ich in meinem Jungle-Artikel aufzeige, der auch auf meiner Homepage zu finden ist. Nun, die Situation ist ein bisschen Kraut und Rüben. Einerseits kämpfen islamistische Widerstandsgruppen in Syrien also Qaida-nahe gegen ISIS. Und damit sind die islamistischen Gruppen in drei Lager geteilt. Einmal gibt es die Hisbollah und Iran und den Al-Maliki. Ja. Und dann gibt es diese Al-Qaida und dann gibt die ISIS. Und man kann es den Leuten nicht verdenken, dass man allmählich nicht mehr durchblickt. Aber was könnte Europa eigentlich tun? Also die Lage sieht verwickelt aus, aber ist im Grunde genommen ganz einfach. Es ist auch nicht so, dass Al-Qaida in Syrien noch eine Extrarolle spielt. Die haben sich jetzt inzwischen untergeordnet der ISIS und die ISIS als führende Macht anerkannt. Das heißt, wir haben es da zu tun mit radikalsten Islamisten der sunnitischen Seite, das sind die ISIS-Leute. Wir haben es zu tun mit radikalsten Islamisten der schiitischen Seite, das sind die Iraner und die Hisbollah. Und auf der anderen Seite stehen die Kräfte der Sunniten und der Schiiten, die nicht radikal sind, sondern moderat sind und die religiöse Toleranz zumindest akzeptieren. Und das sind die Gegensätze. Das geht also nicht um die beiden Religionen, die jetzt als Religionen im Krieg zueinander stünden, sondern es geht um diese islamistischen Kräfte, die also darüber anfeuern wollen und morden wollen und Macht erringen wollen. Und wir haben zum Beispiel im Irak mit dem Al-Sistani, ein Ayatollah, der lehnt das Konzept der Iraner völlig ab. Der ist Schiit, der ist eine sehr hohe anerkannte religiöse Persönlichkeit im Irak, aber er lehnt den Khomeinismus, also die Politik von Khomeini, ab und vertritt die moderate, traditionelle Schia, die es also seit Jahrhunderten gab, bevor jetzt Khomeini das ganze Konzept der Schia umgekrempelt hat. Und insofern müssen wir sehen, dass also diese moderaten Kräfte bei den Sunniten und bei den Schiiten gestärkt werden gegen die radikalen islamistischen Kräfte. Ich begrüße jetzt am Telefon Matthias Künzel zum Thema Atomdeal mit dem Iran. Hallo Matthias erstmal. Ja, hallo. Genau, ich würde erstmal einsteigen mit der ganz allgemeinen Frage, was bedeutet dieser Atomdeal denn jetzt überhaupt oder was ist Teil dieses Deals? Man kann die Auswirkungen dieses Deals noch gar nicht richtig abschätzen. Das ist doch ein sehr ungeheurer Einschnitt. Man wird natürlich sehr gerne die Hoffnung teilen, die viele Menschen jetzt haben, dass man endlich mal was erreicht hat, friedlich, ohne Krieg, dass endlich vielleicht die Hoffnung auf mehr Frieden in dieser Region ausbrechen könnte. Leider sind das Hoffnungen, die auf Sand aufbauen. Leider gibt es im Vertrag selber keine Andeutungen und auch im Verhalten des Irans keine Andeutungen, dass er also praktisch durch dieses Abkommen jetzt sich moderiert in seinem Auftreten, sondern im Gegenteil, seitdem diese Gespräche begannen mit dem Genfer Abkommen von November 2013, hat eigentlich der Iran seine Außenpolitik in Jemen, in Syrien, in Libanon, in Irak radikalisiert durch schiitische Milizen, also praktisch destabilisiert. Und auch in der Innenpolitik ist es kein Regime, das also sich dann plötzlich etwas mehr bemüht, Rechte zuzugestehen, sondern es wurde genauso brutal und teilweise brutaler als zuvor aufgehängt, also 1500 Tote, seit Rouhani an der Macht ist. Es gibt eben leider keine Logik, die besagt, wenn der Westen nett ist zum Iran, dass dann der Iran auch nett ist gegenüber seinen eigenen Leuten und der Region. Und insofern ist diese Hoffnung, die viele Menschen jetzt haben, glaube ich, verfrüht. Okay, nun hieß es in den Medien ja aber immer, dass gesagt, es sei ein historisches Abkommen, alles wird besser. Am Ende kann man ja aber davon ausgehen, dass es nicht wirklich besser wird, weil eine humanitäre Nutzung von Atomkraft ja auch immer die Möglichkeit bereithält, dass trotzdem irgendwo verdeckt Atomwaffen gebaut werden und das wäre ja dann destabilisierender Faktor für die ganze Region und besonders auch für Israel, oder? Es ist ein bisschen extremer noch. Also eigentlich gibt es im Prinzip viele Länder, die nutzen die zivile Atomkraft und betätigen sich nicht in dem Bereich, der doppeldeutig ist. Und das ist der Bereich der Urananreicherung, das ist der Bereich der Plutoniumproduktion. Also ganz viele Länder machen das tatsächlich, dass sie verzichten auf diese Waffentechniken und trotzdem zivil mit Atomenergie umgehen. Der Iran, und das haben die USA auch bisher immer als Linie vertreten, schon der Schah von Persien wollte damals 1978 von den USA Urananreicherungshilfen und Plutoniumhilfen, haben die USA immer abgelehnt. Es war immer tabu. Und jetzt wird das Ganze aufgelöst, indem man bei Iran, ausgerechnet bei Iran, zulässt, dass dort diese Urananreicherung und auch die Plutoniumtechnologie sich entwickeln darf. Und das ist so irre, weil der UN-Sicherheitsrat aus guten Gründen 6-mal eine Resolution verabschiedet hat, die das dem Iran untersagen soll. Aber jetzt am kommenden Montag soll bereits ein Beschluss gefasst werden, wo der UN-Sicherheitsrat seine eigene Resolution zurücknimmt und stattdessen sagt, nein, jetzt dürfen die Iraner das machen. Das Problem ist, wenn Iran unter solchen Bedingungen das machen darf, dann kann man das überhaupt keinem einzigen Land der Welt weiter verwehren. Mit anderen Worten, dieses ganze Non-Proliferationssystem, diese Atomwaffensperrvertragsgeschichte, die geht den Bach runter und das macht die Weltlage unwahrscheinlich unsicherer, als sie bisher ist. Okay, und wieso hat man denn, also wenn man das so nach überlegt, wieso hat man das denn jetzt dem Iran plötzlich doch zugestanden? Also gab es da irgendwelche Beweggründe, wieso plötzlich doch der Iran als Partner quasi gesehen wird? Tja, das ist die große Frage, über die man viel nachdenken muss. Also es gibt zum einen Angst. Ja, also Iran ist ein sehr unangenehmer in Anführungszeichen Partner, weil das sind eben Leute, die damit drohen, dass sie Selbstmordattentäter ausbilden, dass sie Selbstmordattentäter schon stationiert haben in der westlichen Welt, dass sie haben Krieg geführt gegen den Irak, indem sie ihre eigenen Kinder auf die Minenfelder geschickt haben, damit die Kinder also in die Luft fliegen und dann der Weg frei ist für die Panzer. Also das ist schon ein extrem grausames Regime, aber die Folge ist eben, dass man versucht, das zu machen, was man früher Appeasement nannte. Also man, je mehr Angst man haben muss vor so einem Regime, desto stärker werden auch gleichzeitig die Wunschträume und die und dieses Denken, also in diesen Wunschträumen. Und man hofft also, dass man vielleicht, ist das also einer der Gründe für diese komische Entwicklung, man hofft, dass man also durch die Gefälligkeit, die man jetzt dem Iran erweist, vielleicht doch das schafft, dass er sich entradikalisiert. Ich allerdings sehe dafür keine Grundlage. Okay, und daran vielleicht noch anschließen. Also es gab ja zumindest von Israel Kritik daran, aber andere Länder aus der Region, wie beispielsweise Saudi-Arabien, die ja auch immer gegen eine nukleare Aufrüstung des Irans protestiert haben, gab es da irgendwelche Proteste oder blieb es am Ende nur bei Israel? Nein, das ist erstmal gibt es wirklich also sehr viele Proteste auch in den USA, ganz anders als in Deutschland. In den USA ist das hoch umstritten und zwar auch bei den Demokraten, also der Partei von Obama und bei den Republikanern sowieso. Und das sind keine Proteste, die irgendwie von Israel aus lanciert werden. Das ist so eine antisemitische Verschwörungstheorie, die ist Quatsch. Das sind Proteste, die also von Non-Proliferationsexperten ausgehen, die wirklich Ahnung haben vom Thema und das gut begründet haben, warum dieses Abkommen eben große, große Gefahren in sich birgt. Und zweitens ist natürlich die gesamte moderate sunnitische Welt im Mittleren und Nahen Osten in hoher Aufregung. Weil es eben bedeutet, dass die USA jedenfalls und aber auch gleichzeitig diese anderen Weltmächte im Moment auf den Iran setzen als einen islamistischen, schiitischen Staat. Und es ist sowohl Israel als auch die moderaten sunnitischen Regimes sind davon schwer schockiert. Okay, aber das bedeutet dann ja auch, also es gab ja früher immer dieses Planspiel, wenn der Iran seine Atomwaffen baut, dann will auch Saudi-Arabien seine Atomwaffen bauen und wenn Saudi-Arabien die baut, dann wollen sie auch andere bauen. Ist das immer noch aktuell? Ja, das ist natürlich aktuell. Es ist, also man kann schon sagen, also erstens, wenn wirklich die Bestimmungen vom Iran eingehalten werden, ja, Klammer auf, großes Fragezeichen, Klammer zu, dann kann man sagen, dass ungefähr für 8 bis 10 Jahre Iran keine Atomwaffe bauen könnte. Aber alle wissen, dass nach diesem Abkommen Iran direkt anschließend eine industrielle Riesenanlage für Urananreicherung und Plutonium entwickeln darf. Und zwar mit Zustimmung dieser 5 Weltmächte und Deutschlands. Und das bedeutet, dass also praktisch durch diese zeitliche Befristung von 8 bis 10 Jahren das Wettrennen um die Bombe überhaupt nicht beendet ist. Sondern jetzt müssen sich auch die anderen Staaten darauf einstellen, dass sie dann in 8 bis 10 Jahren entsprechend auch vorbereitet sind und dann also notfalls also dann eine nukleare Abschreckung gegenüber Iran aufgebaut haben. Das heißt, es wird dieses Wettrennen um die Bombe überhaupt nicht eingeschränkt. Nun kann es aber auch passieren, dass Iran sich gar nicht hält an diese Abmachung. Wie kann man feststellen, ob sich Iran daran hält oder nicht? Nur über Kontrollen. Nun ist aber gerade im Kontrollbereich dieses Abkommen so elend schlecht, dass überhaupt nicht einmal die Kontrollen, die im Atomwaffensperrvertrag vorgeschrieben sind, wirklich garantiert. Also nach dem Sperrvertrag gelten heute schon weltweit eigentlich die Zusatzprotokolle. Das sind also Kontrollmechanismen, bei denen im Zweifelsfall ein Inspekteur der Internationalen Atomenergieagentur innerhalb von 2 Stunden oder von 24 Stunden nachprüfen kann, ob da was faul ist. Aber nach dem Abkommen, was jetzt mit Iran abgeschlossen worden ist, wenn man da irgendwie einen Verdacht hat, muss man mindestens 24 Tage warten, bevor überhaupt jemand nachgucken kann, was da los ist. In der Praxis wird das also auf die dreifache Zeit hinauslaufen. Und bis dahin kann dann, was immer da an Verdacht war, längst weggeräumt worden sein und manipuliert worden sein, sodass man nie was finden wird. Also im Grunde genommen sind eben beide Optionen, also einerseits, dass Iran mit Garantie nicht ausbricht heimlich, das ist nicht richtig unterbunden worden, aber das andere ist ganz sicher, dass Iran dann, wenn diese 8 bis 10 Jahre vorbei sind, sich zur Atommacht entwickeln darf. Und deswegen wird dieses Wettrennen um die nukleare Aufrüstung in keinster Weise eingeschränkt. Okay, das sind dann natürlich eher beunruhigende Aussichten. Das ist in der Tat, das ist wirklich extrem beunruhigend. Genau, und vielleicht nochmal kurz innenpolitisch, es wurde ja auch jetzt zumindest in einigen Berichten, soweit ich mich erinnere, hochgehalten, dass durch die Möglichkeit, dass eben die wirtschaftlichen Sanktionen aufgehoben werden, dass die Situation für die Menschen im Land besser wird. Kann man davon ausgehen, dass das wirklich stimmt, oder ist das jetzt nur der Versuch, irgendwie dieses Abkommen schönzureden? Nein, das ist, sagen wir mal, für die Menschen im Iran natürlich eine große Hoffnung, dass es ihnen wirtschaftlich besser geht. Aber das setzt voraus, dass dieses Regime dann wirklich auch sich mehr kümmert um das gute Leben der Menschen und nicht darum kümmert, also Krieg zu führen. Im Moment führt Iran in 4 Ländern Krieg, ne? Also im Irak, im Libanon, in Syrien ganz massiv und noch in Jemen. Und das ist natürlich sehr kostspielig. Und sie wollen jetzt auch natürlich, was in dem Abkommen festgestellt ist, sie wollen die Atomforschung unwahrscheinlich ausweiten und haben dafür auch die Erlaubnis bekommen von den 5+1-Mächten. Das heißt, das ist die große Frage, wohin das Geld fließt, was jetzt die Revolutionsgarden bekommen, ne? Ob sie das wirklich dem Volk zugestehen wollen oder nicht. Viele in Deutschland denken Handel durch Wandel oder Wandel durch Handel. Also wenn ich jetzt das öffne und wenn jetzt plötzlich die Industrie mit dem Sigmar Gabriel an der Spitze, diesem Lump, der also als allererster da voraneilt, bevor überhaupt irgendeine Sanktion beseitigt ist, um Geschäfte zu machen mit Iran. Also wenn man sich das alles anguckt, dann ist das eine Hoffnung, die auch auf Sand gebaut ist. Denn die Industrie in Deutschland hatte mit Iran schon Riesengeschäfte gemacht, als Ahmadinejad am Ruder war. Und als die Holocaust-Leugnung auf die Spitze getrieben war. Das war alles in der Zeit, in der Riesengeschäfte liefen. Das heißt, die Hoffnung, dass man in Iran also eine Aufweichung der Situation dadurch erreicht, dass sich das Land nach Westen hin öffnet und man mehr Geschäfte machen kann, die basiert zumindest nicht auf dem, was man in den letzten 20 Jahren erlebt hat. Okay, dann würde ich das mal als Schlusspunkt nehmen. Bedanke mich vielmals für das Interview und wünsche noch einen schönen Nachmittag. Ja, schönen Dank und alles Gute für Radio Jena. Ne? Tschüss. Jetzt hat es ein Atomabkommen zwischen den Vetomächten und Deutschland und dem Iran gegeben. Einerseits wird verkündet, dass es doch entscheidende Änderungen in den Eckpunkten geben würde, dass es also Verdünnung von 95% des hoch angereicherten Urans, das Iran hat, und weiterhin Einmorden von 2/3 der Zentrifugen, stärkere Kontrollen und so weiter. Gleichzeitig mit diesen Meldungen, die eine gewisse Euphorie auch ausgelöst haben, wird aber gesagt, dass die eigentlichen harten Verhandlungen noch bevorstehen. Wie kommt denn das zusammen? Können Sie sich das erklären? Na, die Euphorie ist ja durchaus verständlich, weil das schon die größte Gefahr für die Welt insgesamt darstellt. Und wenn es gelänge, dieses Atomprogramm mit friedlichen Mitteln wirklich zurückzuschrauben, wäre das natürlich was äußerst Beruhigendes. Der Punkt ist, es gab keine Verständigung. Das Ganze ist wirklich der Obama sprach von Historic Understanding. Es ist aber ein Historic Misunderstanding. Weil selbst der Führer Irans, Khamenei, vor wenigen Tagen gesagt hat, es gibt kein Abkommen, es gibt keine Punkte, auf die man sich wirklich geeinigt hat, und deswegen kann er auch gar keine Stellung nehmen, weil er erst abwarten will, was überhaupt rauskommen wird. Und wenn man sich wirklich die Erklärung, die in Lausanne gemeinsam verlesen wurde von Iran und den anderen Mächten, wenn man sich die anschaut, dann merkt man, da ist an Substanz so gut wie gar nichts enthalten, was die Atomfrage anbelangt. während alles, was Sie auch erwähnt hatten, eben mit den 95%, übrigens nicht hoch angereichertes Uran, das haben die gar nicht, die Iraner, sondern niedrig angereichertes Uran. Ja, aber sie haben ja 20% diese ganzen Anreichen. Dinge, die stehen einfach in dem Abkommen überhaupt nicht drin, sondern die sind nur enthalten in einem ausführlichen Factsheet des amerikanischen Außenamtes, das aber mit diesem Factsheet vor allen Dingen eine innenpolitische Frage lösen wollte, nämlich den großen Protest des amerikanischen Kongresses zu besänftigen. Aber in Wirklichkeit mit den Iranern war das nicht ausgehandelt, sonst wäre das ja in dem Abkommen von Lausanne enthalten. Ja, eine andere Frage mit dem Schwerwasserreaktor, da gab es auch Meldungen, da hätte man sich jetzt geeinigt, dass der nicht benutzt werden kann, um Plutonium zu brüten. Gibt es denn da irgendwas? Nein, natürlich nicht. Man kann, also nach meiner Kenntnis kann man keinen Schwerwasserreaktor betreiben, ohne dass Plutonium herauskommt. Der Punkt war, wie viel und ist es waffengerätig? Das heißt also, hat es einen Anteil von über 90% bestimmter Plutoniumisotope oder nicht? Aber es gibt keinen Schwerwasserreaktor, den man so umschalten kann, dass kein Plutonium mehr rauskommt. Das ist physikalisch unmöglich. Und es zeigt sich ja, dass wirklich sämtliche atomwaffenrelevanten Anlagen, also Anlagen, die man für ein normales ziviles Energieprogramm überhaupt nicht bräuchte, also wie Arak, wie Natanz, wie Fordo, wie Isfahan und wie Arak, dass das also alles weiterlaufen soll, ohne dass da eine einzige Anlage wirklich abgerissen wird. Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, man würde jetzt in Syrien bei den Giftgasanlagen einfach machen, ja, die Anlagen, die bleiben alle bestehen, mit denen man Giftgas hergestellt hat. Wir werden nur vorübergehend mal die Durchsätze praktisch reduzieren oder auf Null schrauben. Das wird doch kein Mensch abnehmen. Und das ist das Gleiche mit Iran. Wenn man diese Anlagen weiterlaufen lässt, dann sind sie jederzeit wieder neu benutzbar. Die Frage, was sich überhaupt durchsetzen ließe, aber ja, jetzt gibt es in dem, bezüglich des Iran-Abkommens gibt es ja, also nicht nur die begreifliche Euphorie, dass endlich mal dieses ungelöste Problem jetzt gelöst zu sein scheint, auch wenn man da eben das Fragezeichen damit hintermachen kann, ob es denn überhaupt ein Verhandlungsergebnis überhaupt gibt, ob man das bezeichnen kann, so ein Factsheet da. Aber es gibt ja noch weitergehende Überlegungen zum Beispiel, und ich glaube, der trifft da auch ein bisschen den Nerv bei vielen Leuten, hat der Jakob Augstein, der Inhaber und Chefredakteur von der Zeitschrift Freitag und Kolumnist im Spiegel, eine Kolumne geschrieben, jetzt sei endlich der Normalzustand erreicht, man könnte die iranische Bombe A nicht verhindern, B würde das nur eben den normalen Zustand herstellen, dass nicht nur Israel und eine Atombombe hat, sondern auch Iran. Sorgen müsse man sich aber keine machen, weil dann würde ja die gegenseitige Abschreckung funktionieren. Wie denken Sie darüber? Das ist ein der Kommentar eines Wahnsinnigen, der aber leider einen Großteil der deutschen Raison widerspiegelt. Also die Überschrift, die iranische Bombe kommt sowieso, das ist das, was meines Erachtens auch im Auswärtigen Amt und anderswo gedacht wird. Das ist schlimm genug, aber bei Augstein ist das ja nicht so, dass er sagt, die kommt sowieso, sondern er sagt, endlich kommt sie. Gut, dass sie kommt. Denn er sagt wirklich in seinem Kommentar, die iranische Atombombe würde für Sicherheit sorgen, während der israelische Premier Netanyahu die Katastrophe darstellen würde. Und da merkt man schon, dass der ganze Hass auf Israel umschlägt in eine Begeisterung für diese iranische Bombe. Und man muss sich vor Augen halten, in Israel ist seit dem Abkommen von Lausanne die Stimmung völlig umgekippt. Früher war es der Wahlkampf gegen Netanyahu, heute stehen alle hinter Netanyahus Kritik an diesem Abkommen. Die israelische Linke, die sich sonst immer absetzt, hat selber erkannt, dass dieses Abkommen Israel so schadet und es so gefährlich ist und so waghalsig, dass sie ganz klar sich solidarisiert mit Netanyahu. Das heißt, der Netanyahu, der in Deutschland so als wirklich die Katastrophe hingestellt wird, der ist in Israel nicht isoliert und der ist natürlich auch in der arabischen Welt nicht isoliert. Er ist bei keinem Menschen isoliert, die wirklich vernünftig über die Frage nachdenken. Ja, jetzt bleibt aber trotzdem dieses Faktum, dass Leute sagen, ja, die Abschreckung hat ja im Kalten Krieg auch funktioniert, die wird doch wieder funktionieren. Das ist deswegen unsinnig, vor allem der der Augstein, der hat sich ja noch nie beschäftigt oder wollte sich nicht beschäftigen mit dem Islamismus. Das betrachtet er ja alles als eine Antwort auf die westlichen Untaten. Also er ist ein typischer Linker, der sich mit dem Holocaust nie beschäftigt hat, der sich mit dem Islamismus nie beschäftigt hat, der wirklich keine Ahnung hat, wovon er redet. Und deswegen ist ihm das völlig egal, dass es dort die Parole gibt, ihr liebt das Leben, wir lieben den Tod. Das ist die Kampfparole des Islamismus, die von Iran ausging und bis heute dort gepflegt wird. Und wenn man tatsächlich das Überleben der Menschen nicht an erster Stelle stellt, sondern deren Status im Paradies, den guten Tod, an erster Stelle stellt, dann funktioniert die Logik der Abschreckung überhaupt nicht. Kommen wir ein bisschen noch vielleicht auch von Augstein weg, persönlich, weil er steht ja auch nicht alleine hier mit seinen Meinungen. Wie ist denn das in der Region? Könnte es sein, dass zum Beispiel dieser, wenn die Iraner da weitermachen oder der jetzige Zustand des Abkommens, dass wenn es so vage bleibt, letztendlich zum Beispiel ein atomaren Wettrüsten in der Region führt. Also die Türkei, das Genehmigung für das, also das erste Atomkraftwerk ist gerade in diesen Tagen auch unterzeichnet worden vom Staatspräsidenten nebenbei. Ja, es ist im Grunde völlig eindeutig, als bekannt wurde, dass Israelis an dieser Atombewaffnung arbeiten, das war 86. Damals hat sich überhaupt kein einziger arabischer Staat so bedroht gefühlt, dass er selber Initiativen ergriffen hätte für eine eigene Atombewaffnung, während bei Iran sich in der Tat diese ganzen Umgebungsstaaten der Sunniten bedroht fühlen, weil Iran eine revolutionäre Außenpolitik verfolgt, die diese Staaten bedroht, während das bei Israel überhaupt nicht der Fall ist. Und insofern ist das so ungeheuerlich, dass auf den Kommentar von Augstein es sonst weiter keine Reaktionen gibt. Das Grasgedicht, was ja auch furchtbar war vor einigen Jahren, hat viele Reaktionen ausgelöst. Dieser Kommentar von Augstein überhaupt nicht. Obwohl er wirklich behauptet, die iranische Atombewaffnung sei der Anfang vom Ende einer Anomalie. Also normal wird es wieder, wenn die Iraner endlich Atomwaffen haben. Und er behauptet, die israelische Verfügung über Atomwaffen, das sei das, was die gesamte Region in Instabilität bringe. Also das heißt nicht ISIS, nicht Assad, nicht die Houthis, sondern Israel, ja. Und das ist dieser Hass auf Israel, der sich jetzt darin ausdrückt, dass man die iranische Atombewaffnung sich herbeiwünscht, ne, damit also diese Anomalie ausgeschaltet wird. Atombomben für alle, dann gibt's keine Krawalle. Ja, aber das kann man so sagen, aber in diesem Fall geht es nicht um Atombomben für alle, sondern darum, Israel als Anomalie hinzustellen. Und das ist der besondere psychologische Hintergrund dieser Attacken aus Deutschland.